1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. Segelboot. Oh, wie steuert man sowas eigentlich? Keine Ahnung. Aber gut, dass wir Metal-Nachbar Jörg dabei haben. Ich habe auf der Kreuzfahrt Full Metal Cruise alle Handgriffe gelernt. Du musst einen Creator-Knoten über die Sepultura ziehen und die Segel gegen den Exodus Richtung Slayer richten. Und denk dran, gesteuert wird mit dem Ruder. Bloody Ruder. Mir wird ganz schlecht von dem Geschaukel. Dann geh doch runter von der Schaukel. Okay, hey. Ach, diese raue Atmosphäre auf dem Ozean. Das erinnert mich ja alles an diese Krabbenfischer-Dokus auf D-Max. Die Beringsee ist eines der tückischsten und härtesten Gewässer der Welt. Gott sei Dank sind wir da nicht, sondern nur auf dem Datteln-Hamm-Kanal. Sieh, sag mal deinem Freund, er soll aufhören, alles zu kommentieren. Na gut. Manno. Komm, Schatz, wir gehen runter in die Küche. In dieser Kombüse wird 72 Stunden am Tag gekocht. Komm, Dennis, wir spielen Fluch der Karibik. Yeah! Hä, was ist das denn für eine scheiß Musik? Die echte war zu teuer. Guck mal, da kommt das Becks-Schiff. Und da das Capri-Sonnenschiff. Und da das Spee-Mega-Perls-Schiff. Und da das Zeberwisch und weg mit einem Wisch ist alles weg, jetzt neu mit Blumenaufdruck und dem Viererpack-Schiff. Ach Dennis, wir sind voll die Seebären. Auf dem Wasser kann man mal so richtig abschalten. Ja. Ey, wir haben ja gar kein WLAN. Komm, wir fahren nach Hause. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de